Sonnenstrahlen streicheln warm über die Handfläche, während ich die Klebefläche des Peps anleckend kleben bleibe, danach selbst gedrehte Zigarette ansteckend, Nebelschwaden durch den Raum gleiten sehe. Iperka mit Papierflieger voller Textfragmenten aus den kartografiert Zeilen, die abbrennen, aus den Leben leben lassen, bis Karo applaudiert hat, gerade eben. Gerade eben hat das Leben mich autorisiert, parodiert oder passiert es schon wieder, dass ich unrecherchiert ihr etwas zeichne, das ich mir nicht im kleinsten Auskreisen auszumalen verneinte. Nein, ich radiere ihr alles weg nach einer Line, nach einem Sketch, dass sich meine Ex einsam fühlt. Dass sich meine Ex einsam fühlt, ist ihr eigenes Pech, bleib weg, lösche alles auf WhatsApp jetzt. Mein Leben ist meins und bleibt ganz weit weg von deinem Jetzt, indem ich mich kämpfen sehe für unser Luwu-Match. Addicted yesterdays, 246, doch ich werd sagen, nein, you locked here in with me. Kleine Soko Sophie, clean today. Clean today, yeah. Danke für die netten Worte da draußen. Ja, du wirkst sehr erwachsener als viele deiner Sorte. Frauen erfahrener Frauen, echt, ja, doch deine Sorgen sind die gleichen. Deine Sorgen kannst du meistern. Mittlerweile Augenzwinkern und smile, doch nicht an meiner Seite. Diese Zeit ist vorbei, du hattest 33 Stimpacks auf deiner Reise dabei zu sein, doch wolltest etwas anderes als meinen Scheiß. Verdammten Lifestyle, tanken sowas antikapitalistisches oder teilweise fleischfrei, sportfrei oder bezichtigt es meine Schlaflosigkeit, das animalistische ständige Feiern. Nein, ich esse nicht dort, wo ich scheiße. Deine eigene Suppe ist ein Einheitsbrei. Ich koste kurz und schnell es beiseite. Salz und Pfeffer und Öl ist bitter. Ganz alleine, sieh dir an, was es dir gebracht hat. Hartz IV, arrangierte Nachbarschaft. Früher hätte ich darauf geachtet. Jetzt gebe ich drauf nen Fuck, bin solo und trinke O-Saft mit Jolo und Zweckleid. Du warst einmal frei, so leicht und so frei wie die Daunen im Wind. So mysteriös wie Faunaugen sind, jetzt bist du mysteriös und weinst abends in dein Kissenkind. Kümmere dich lieber um dein Kind, Miss Frauenzimmer, und nörgel nicht immer. Pff, komm, es wird schon wieder, ey. Bitte komm jetzt nicht an, ich werd dich immer vermissen. Du weißt es, dieser Blick, diese Augen, das gewisse Gewissen. Dahinter steckt so viel Mimik, so viel Gestik. Sprichwörtliches, verstricktes Terrorismus, Kräuter der Provinz. Ja, die Bräute in der Provinz sind alles kleine Bitches. Doch ich will einfach sein, seit der Rule 33 gibt es nichts weiter zu wissen. Es war Leidenschaft, oh mein Gott. Oh mein Cockstrick, leiterhaft, ja, es war gespannt, bis ihr es nach oben schaffte. Doch bitte komm jetzt nicht an, es verstrickt mich in was, das ich schon längst eingesagt und zugeschippt hab. Bitte komm jetzt nicht an und fick meinem Kopf zu meinem Geburtstag. Ich vermisse diese Zeit. Verdammt nochmal, so eine verrissene Scheißzeit. Doch es ändert nichts daran, von damals zu heute. Draußen grillen die freundlichen Madams, im Radio läuft Matthias Reim auf Sunshine Live. Aus alten verstaubten Boxen singt ein Schlager wie die Sonne gen Westen zu Osten. Verdammt, ey, ich will dich nicht, Schlampe. Ich will dich nicht bei mir. Bitte komm jetzt nicht an und fick meinen Kopf zu meinem Geburtstag. Ich vermisse diese Zeit, doch es ändert nichts daran. Von damals zu heute, draußen grillen die freundlichen Madams im Radio. Läuft Matthias Rhyme of Sunshine live aus alten verstaubten Boxen. Singt ein Schlager wie die Sonne gen Westen zu Osten. Verdammte, ich will dich nicht, Schlampe. Ich will dich nicht bei mir, echauffier dich woanders.